Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Hallo, seid gegrüßt in dieser Mittagspause in Leipzig. Die Pausenbrote sind ausgepackt. Mich beschäftigt schon seit einer Weile die Vergangenheit von Leipzig. Angefangen hat es damit, dass ich den sehr empfehlenswerten Roman Herr Lublins Laden von Samuel Agnon gelesen habe. Ein israelischer Schriftsteller, der sich in Romanform in den Jahren 1963 bis 1966, wo er daran geschrieben hat, so ungefähr, ins Deutschland der Jahre des Ersten Weltkriegs zurückbegibt. Genauer gesagt in einen Leipziger Laden, nämlich eben jenen Herr Lublins Laden, der im Titel genannt wird. Das war ein Haushaltswaren-Großhandel im Leipziger Böttchergässchen, zumindest ein fiktives, denn es hat nur in diesem Roman existiert. Genau, und das Böttchergässchen ist ja auch heute, wo heute das Stadtgeschichtliche Museum steht, der Ort. Und ja, irgendwie ist dieser Roman auch die Geschichte einer Abwesenheit, denn der Geschäftsbesitzer, Herr Lublin, ist die ganze Zeit abwesend vom Laden, hat da den Laden an den Ich-Erzähler übergeben sozusagen, in die Obhut des Ich-Erzählers. Genauso abwesend ist natürlich in den 60er Jahren in der DDR das jüdische Leben in Leipzig, wenn man es mit der erzählten Zeit, so ungefähr 1917 oder so wird da erzählt, vergleicht. Wie auch für den Erzähler selber schon das jüdische Leben in seiner Heimatstadt in Galizien abwesend ist. Also Samuel Agnon kam vermutlich genauso wie der Ich-Erzähler da aus Galizien, also der heutigen Ukraine. Ja, dafür habe ich mich interessiert und das hat auch mein Interesse für das Leipzig der Vergangenheit so ein bisschen geweckt. Und zuletzt habe ich mich auch für linke und avantgardistische Zeitschriften im Leipzig der 20er Jahre interessiert. Da gab es zum Beispiel Der Drache, eine satirische Zeitschrift von Hans Reimann rausgegeben. Es gab ja viele Autoren und Autorinnen, die nach den Umbrüchen von 1918 an fortschrittliche Utopien geglaubt haben damals. Und da waren auch gar nicht so wenige bekannte Autoren und Autorinnen in Leipzig, nicht nur Lene Vogt oder Erich Kästner. Ich habe mich besonders für den Journalisten und Autor Heinrich Wiegand dann auch interessiert, weil da auch in seinen Texten so ein bisschen der Alltag der 20er Jahre beschrieben wird. Der hat für die Leipziger Volkszeitung damals geschrieben, zum Beispiel auch über so abwegige Dinge wie Automatenrestaurants. Und auch die radikal linken Gesellschaftsentwürfe jener Zeit finde ich ziemlich interessant. In Plagwitz gab es zum Beispiel den Verlag und die Buchhandlung Die Wölfe in den 20er Jahren, wo die Zeitschrift Proletarische Heimstunden erschienen ist. Also klingt natürlich ein bisschen altbacken, Proletarische Heimstunden, aber da haben auch sehr interessante Autoren und Autorinnen drin veröffentlicht. Und im Verlag sind auch zum Beispiel Bücher von Bruno Vogel, wie das antimilitaristische Buch Es lebe der Krieg von 1924 erschienen, das damals große Schwierigkeiten hatte, erscheinen zu dürfen. In Leipzig studiert hat auch in der ferneren Vergangenheit Franz Jung, ein Autor, der doch zwar nur kurz dort studiert, nämlich 1907, aber war ebenfalls sehr wichtig für die Bewegungen gegen den Ersten Weltkrieg. Damals hat er für die Zeitschrift Die Aktion geschrieben, der für den Expressionismus ganz wichtig war, für den literarischen Expressionismus und die auch eine politische, linksradikale Zeitschrift war, was da immer so ein bisschen untergeht, wenn man nur den Expressionismus hervorhebt. Ja, später hat Franz Jung auch für dadaistische Zeitschriften der Zeit damals geschrieben. Dann Romane später und Stücke im Malik Verlag, einem linken Verlag. Ja, und wer dieser Franz Jung war, das wird beleuchtet von einem Vortrag am Donnerstag in der Galerie ACC in Weimar ab 20 Uhr. Die ist ausschließlich online zu verfolgen unter spektakel.blogsport.de. Da wird dann ein Link zu dieser Online-Lesung erscheinen. Und ja, wir hören jetzt ein Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Andreas Hansen, der da am Donnerstag in Weimar von Franz Jung erzählen wird. Bis dahin kann ich euch empfehlen, seine Autobiografie Der Weg nach unten zu lesen. Das ist die Autobiografie von diesem Franz Jung. Sehr empfehlenswert als Einstieg. Wir wollen über Franz Jung ins Gespräch kommen. Franz Jung ist jemand, mit dem du dich ja schon relativ lange beschäftigst, und das würde mich auch zum Einstieg interessieren. Warum? Also wie ist Franz Jung dir denn ursprünglich begegnet? Was hat dich an dieser Figur gepackt? Das lag daran, als ich angefangen habe, Germanistik zu studieren, gab mir ein Kommilitone einen Text von Franz Jung, der Fall Groß. Und den fand ich sehr faszinierend, weil dieser Fall Groß eine Geschichte von einem authentischen Paranoiker ist, die der Franz Jung bearbeitet hatte und die eine unglaubliche Spannung hat. Und das ist erstmal lange Zeit liegen geblieben bei mir als Kopie. Und dann musste ich irgendwann eine Magisterarbeit schreiben. Und das hat sich dann immer weiter herauskristallisiert, dass es da eigentlich nur um Franz Jung beziehungsweise um diese Novelle Der Fall Groß geht. Und im Zusammenhang mit der Magisterarbeit habe ich dann alle anderen Sachen auch von Franz Jung angefangen zu lesen. Erst mit Dem Weg nach unten, dann mit den roten Romanen und was so alles im Laufe der Zeit erschienen ist, vor allen Dingen bei der Edition Nautilus. Und wenn man dann eben diese Texte von Franz Jung liest, sich mit dieser Person auseinandersetzt, dann stößt man ja auf eine Biografie, die ganz reich ist von Erfahrungen, von Anekdoten, von Abenteuern und ja, von den Wirren der Weimarer Republik, wenn man das so sagen kann. Wenn wir uns dieses Leben so ein bisschen anschauen, der ist ja im Jahr 1888 in Neiße in Oberschlesien geboren, eine Stadt, die er in seiner Autobiografie selber beschrieben hat als eine vom Militarismus geprägte Kleinstadt. Aus was für familiären Verhältnissen kam er denn? Was hat ihn denn in der Kindheit geprägt? Der Vater war Uhrmacher. Ich würde mal so einschätzen, dass er sich etwas hochgearbeitet hat aus seinem Kleinbürgertum, denn er war später Stadtverordneter und hatte einen gewissen Einfluss auch in der ganzen Stadt. Neiße hat sowas wie eine Mittelstandsvereinigung gegründet. Da hat er auch seinen Sohn Franz versucht zu involvieren, dass er da mitarbeitet. Er hat auch was dazu geschrieben, so Pamphlete. Diese Stadt hat Franz Jung insoweit geprägt, das klagt er später auch, dass es gar keine Arbeiter gab. Nur diese Militärs und Katholizismus und so eine Art reaktionären Biotop war das, ja, den er da vorgefunden hat. Und er hat immer die Anstrengung gehabt, aus dieser Stadt herauszukommen. Was positiv bei der Stadt war, ist, dass da eine literarische Szene existierte. Da hat er auch Anschluss gehabt, weil der Vater sich auch schon literarisch betätigt hat, allerdings das auch aufgegeben hat, nachdem diese kleinen Stadtliteraten ihn nicht so ernst genommen haben, sondern ihn wohl nur ausnutzen wollten finanziell. Du hast jetzt schon gesagt, er wollte aus Neiße raus, und das hat er ja dann gemacht. Er hat angefangen, sich einem geisteswissenschaftlichen Studium zu widmen. Erst in Leipzig, später in Jena, noch später in Breslau und in München. Und er hat sich ja in Leipzig und Jena in Burschenschaftskreisen bewegt. Das sagt ja vielleicht was über seine Jugend. Wie würdest du sein Verhältnis da im Kreis der Studierenden und der Verbindungen beschreiben? Ich glaube, das ist eine Konvention der damaligen Zeit gewesen, dass man sich so einer Verbindung anschließt. Franz Jung ist da auch sofort angeeckt. Also er hat da gleich provoziert, das muss man dazu sagen. Er hat da einen besonders aggressiven Grafen, Hunsburg ist er, glaube ich, der gegen das Papsttum war, sozusagen auf die Schippe genommen, indem er geradezu für den Papst plädiert hat. Und das gab dann einen großen Skandal. Auf der anderen Seite hat er sich dann aber auch mit den ganzen Mensuren beschäftigt. Also er war ja richtig gezeichnet von den Säbelhieben da bei den verschiedenen Mensuren. Er hat da auch gar keine Rücksicht drauf genommen auf sein Äußeres. Das hat ihm dann wiederum komischerweise im Ersten Weltkrieg, als er desertiert ist, sozusagen geholfen, weil dadurch ihm angeblich eine Behinderung im Kopf attestiert wurde. Durch diesen Säbelhieb. So ist er, hat er das nochmal ausnutzen können, ja. Nun hat Franz Jung 1912 damit begonnen, expressionistische Prosatexte zu veröffentlichen. Du hast schon beschrieben, dass er ja früh sich der Literatur zugewandt hat und davon beeinflusst geworden ist. Er hat in Zeitschriften wie Der Sturm und Die Aktion veröffentlicht. Welche Wege haben denn Jung in diese expressionistischen Kreise geführt? Wie würdest du ihn da auch als Literaten in einem Netzwerk vielleicht beschreiben? Kommt eigentlich vor allen Dingen daher, dass er nach München gezogen ist. Die Eltern haben ihn sozusagen als verbummelten Studenten dann gezwungen, dann doch irgendwann einen Abschluss zu machen, den er dann aber letztlich dann doch nicht gemacht hat. Und er wurde dann aus disziplinarischen Gründen zusammen mit seiner Frau, er hatte vorher geheiratet, nach München geschickt. Und da ist er in die Kreise der Bohème gekommen, Erich Mühsam und andere Leute, und ist aber eigentlich erst zum Schreiben gekommen, als es Konflikte mit seiner Frau gab, die so gravierend war, dass er die Stadt verlassen hat und bei einem Freund Unterschlupf gefunden hat. Und da hat er erst angefangen zu schreiben. Er hat früher in der Schule und auch in der Jugend schon geschrieben, aber das ist nicht veröffentlicht worden, sondern das ist erst durch das Trottelbuch, das ist seine erste Publikation, die ein Freund von ihm herausgibt als Verleger, richtig in die Kreise gekommen. Das ist eine Initialgeschichte für ihn. Er hat vorher eigentlich nicht sehr viel gemacht bei diesen Zeitschriften Sturm und Aktion. Also ganz bisschen hat er da geschrieben, vorveröffentlicht sozusagen aus dieser Novelle, aus dieser Anthologie der Novellen. Und erst durch dieses Trottelbuch schießt er dann so richtig in die Szene rein. Das Trottelbuch hast du genannt. Wie würdest du denn diese frühen Texte von Franz Jung beschreiben? Was ist das vielleicht für eine Formsprache, die uns da ja entgegenkommt? Also inhaltlich sind das sogenannte Geschlechterkampfgeschichten. Und formal würde ich sagen, geht er da an die Grenze der Sprache, zumindest was die damaligen Konventionen angeht. Also sehr parataktischer Stil, sehr kurze Sätze also, dann verblos, viele Beschimpfungen drin. Das steigert sich im Laufe dieser Romane. Er schreibt 4, 5 Romane in diesem Stil, die werden immer radikaler bis hin zum Sprung aus der Welt, 1917 ist das, glaube ich. Da geht es dann eigentlich nur noch so um Parataxen, die er da reinhaut. Und er hat das mal beschrieben, dass das begleitende Gedanken sind, die sich um Tatsachen drehen. Das ist eine ganz komplizierte Darstellung, die er mal versucht hat, einem Psychiater darzustellen, der ihn da wegen seiner Fahnenflucht unter Beobachtung hatte und der er sich dafür interessiert hat, warum er da geschrieben hat überhaupt. Also er versucht mit ganz vielen Schlagworten auch der damaligen Zeit die Rezeptionsebene der Leser zu erreichen. Das ist ein sehr komplizierter Vorgang, den muss man so philologisch dann aufdröseln, das kann man heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, ja. Vielleicht begegnen uns sozusagen im Laufe des Gesprächs dann auch nochmal so ja Formelemente des Franz-Jungschen Schreibens, zunächst weiter in der Biografie. Wenn wir uns Biografien von Schriftstellern anschauen, die Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden sind, dann stößt man ja immer wieder zwangsläufig auf ein einschneidendes Ereignis, nämlich der Erste Weltkrieg, der zahlreiche Menschen politisiert und radikalisiert hat. Wie ist das denn mit Franz Jung? Wie hat er den Ersten Weltkrieg erlebt? Ja, das ist eine interessante Frage, weil sich da kein klares Bild ergibt. Es gibt eine Freiwilligenmeldung von Franz Jung, die schon, würde ich mal sagen, extrem darauf abzielt, dass er genommen wird. Also er redet was vom völkischen Ereignis, das jetzt stattfindet und er müsste da unbedingt mit teilnehmen. Er wäre Schriftsteller. Also er gibt da richtig an und versucht da zu den Soldaten zu kommen. Tatsächlich ist er aber völlig untauglich. Also er hatte -7 Dioptrien, also war ziemlich kurzsichtig. Dann, wie gesagt, hatte er diese körperliche Beeinträchtigung durch diese Säbelmensuren und war auch nie bei den Soldaten gewesen. Also er war nie Reservist gewesen oder sowas. Also er war völlig unausgebildet und geht dann in den Krieg rein. Auf der anderen Seite sagen die Leute, Mühsam hatte so ein Konzept gehabt, dass diese Menschen, die bei der Gruppe Tat waren, alle sich integrieren sollten in diese Armee, um die sozusagen zu zersetzen. Das war allerdings bei dem ganzen Jubel und der ganzen Begeisterung für den Ersten Weltkrieg völlig utopisch. Also es war also ein geringer Teil, der Antikriegsstimmung hatte. Und Jung war da völlig aufgeschmissen, das hat auch sofort gesehen und ist dann desertiert. Und dann war das Problem, dass er nicht direkt an die Wand gestellt wird, sondern wie er da lebend wieder rauskommt. Und das ist auch ein interessanter Vorgang, wie er das dann schafft. Wie hat er es denn geschafft? Also er wird natürlich verhaftet Und er stellt sich dann völlig teilnahmslos. Also er versucht, einen Depressiven zu fingieren. Und das äußert sich so, dass er selbst auf die intimsten Fragen irgendwelche Antworten gibt. Also gerade diese Skandale mit seiner Frau, da äußert er sich also völlig hemmungslos. Und das überzeugt die Ärzte, dass dieser Mann offensichtlich geisteskrank ist, weil er gar keine Distanz mehr zu Konventionen hat, ja. Und dann entlassen sie ihn einfach. Die anderen Freunde von ihm, die sowas gemacht haben, die haben versucht, entweder mit Aufputschmitteln sich irgendwie hochzusteigern, sodass da eine Neurasthenie sich bei denen entwickelte. Das funktioniert da bei den meisten nicht. George Gross gibt da auch zum Beispiel, der hat es auch nicht so richtig geschafft. Also die haben viele Möglichkeiten gehabt, aber es war keiner, der das so perfekt beherrscht hat wie der Franz Jung. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs ist Franz Jung zum Kreis der deutschen Dadaisten gestoßen. Also das ist ja einerseits der Kreis um Hanna Höch, Richard Hülsenbeck, Raoul Hausmann. Und das ist auch der Kreis um den Malik Verlag, also Wieland Herzfelde, John Hartfield, George Gross, den du schon genannt hast. Wieland Herzfelde, der hat sich ja später eher distanziert zu diesem anfänglichen Geist oder zu diesem naiven Geist des Dadaismus in Deutschland gezeigt. Wie ist es denn bei Franz Jung? Wie würdest du ihn bei den Dadaisten verorten? Was hat er da vielleicht für eine Position eingenommen? Also da ist es ziemlich eindeutig, dass Franz Jung, es gibt ja die verschiedenen Dada-Richtungen, Dada Zürich und so weiter, Dada Berlin. Gerade Dada Berlin hat einen sehr politischen Schlag und der geht eigentlich auf den Franz Jung zurück. Der versucht, die ganzen La Polar-Leute in irgendeiner Form zu einer Aktion zu bringen. Und das gelingt ihm ja auch. Man sieht es ja an der Zeitschrift Neue Jugend. Damit fängt der Malik Verlag ja an, die ein sehr biederes Äußeres hat. Das ist ja eine Schülerzeitschrift gewesen. Und er schafft es dann durch zwei Sonderausgaben, das ist ein riesiges Format von Zeitungen, die ganz bunt bedruckt sind mit ganz vielen knallharten typografischen Akzenten, aber auch inhaltlich sehr provokant, die Leute richtig aufzuscheuchen. Es war natürlich verboten, sowas zu drucken. Und sie haben das mit verschiedenen Druckereien erst zustande gekriegt. Und weil Franz Jung damals gleichzeitig noch Handelsredakteur war beim Seedienst, hat er das über die Seedienstverpackungsprogramme dann in die ganze Welt geschickt, beziehungsweise innerhalb von Deutschland. Ja, das ist die Rolle gewesen von Franz Jung. Man sagt auch, und das wirft ihm der Wieland Herzfelde vor, dass er seinem Bruder John Hartfield Kokain gegeben hätte. Dann hätte er sich von seinen Komplexen befreit und dadurch hätte er erst der großartige Fotomonteur werden können. Das ist so eine Legende, die unter anderem auch der Wieland Herzfelde so in die Welt gesetzt hat. Nun vereinigt Franz Jung ja ziemlich viele Eigenschaften in seiner Person, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Er ist ja immer wieder auch Wirtschaftsredakteur, schreibt Texte über ökonomische Entwicklung. Er ist Literat, das haben wir besprochen, er veröffentlicht Prosa und Romane, kommt zum Dadaismus. Er ist außerdem dann auch linksradikaler Aktivist, das heißt, er nimmt an der Novemberrevolution teil, schließt sich auch den Spartakisten an und wird am Anfang auch Teil der KPD, aber er gehört ja dann 1920 zu denen innerhalb der KPD, die als Linksabweichler, als Linksradikale ausgeschlossen werden und die dann die KAPD gründen, also die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands. Als KAPD-Mitglied erlebt er auch diese abenteuerliche Reise nach Moskau, wo er vor der Komintern für die KAPD vorspricht. Eine Geschichte, die ja auch zu einer Legende geworden ist und auch mit der KAPD verbunden sind. Die Kämpfe in Mitteldeutschland 1921, wo Franz Jung auch teilnimmt. Worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen Franz Jung als linksradikaler Aktivist. Wie würdest du ihn da vielleicht beschreiben? Was hat er für Position vertreten, vielleicht auch als KAPD-Mitglied? Da muss man ein bisschen ausholen. Das geht eigentlich auf die Zeit auch vor dem Ersten Weltkrieg zurück, als er den Psychoanalytiker Otto Gross kennenlernt, der so ein politisches Verständnis von Psychoanalyse hat. Also den Menschen von seinen Neurosen und Komplexen befreien, damit er sich wirklich frei entfalten kann. Und die Komplexe und Neurosen kommen durch einen autoritären Staat. Und dieser Staat muss sozusagen zerstört werden. Daraus entwickelt sich dann auch das politische Verständnis von Franz Jung. Und das mündet dann tatsächlich in der Novemberrevolution, wo er sich schon sehr stark für die Politik der Sowjetrussen interessiert und auch gleich weiß, dass das Telegrafenbüro besetzt werden muss, genau wie in Petrograd, müssen erstmal die Medien besetzt werden, damit man die Nachricht der Revolution verteilen kann in der ganzen Welt. Das hat ja Lenin schon vorgemacht mit den Telegrammen an Halle, an Halle. Und das ist dann der Impuls von Franz Jung, zuerst das Wolffsche Telegrafenbüro in Berlin zu besetzen. Und da schnappt er sich einfach Leute und besetzt das, wird dann allerdings kurze Zeit danach von einem SPD-Mann wieder vertrieben, der das dann in seine Hand nimmt. Aufgrund der Entwicklung des Linksradikalismus bei der Revolution, wo es ja dann erst den Spartakusbund gibt, dann die Kommunistische Partei, gibt es 1919 große Widersprüche in der Politik und in den Plänen der Kommunistischen Partei. Geht es jetzt tatsächlich darum, eine neue Partei zu gründen, oder geht es hier darum, eine zentrale autoritäre Partei zu etablieren? Das ist jedenfalls nicht die Meinung von Franz Jung und auch nicht von vielen anderen, eher syndikalistisch eingestellten Leuten. Und da gibt es den berühmten Heidelberger Parteitag 1919, da wird diese Spaltung offensichtlich. Und die ganzen, die nicht mit der Einheitspartei einverstanden sind, die bilden eine Opposition, die sich dann in Ostern 1920 zur KPD zusammenschließt. Da ist Franz Jung tatsächlich der erste Vorsitzende, der Inoffizielle von dieser KPD. Da geht es vor allen Dingen um führerlose Parteien und ja, syndikalistisches Zusammensein. Und die haben, weil das von Moskau auch beobachtet wird, natürlich Schwierigkeiten, anerkannt zu werden, weil Moskau auf die zentrale Partei setzt, die KPD. Deswegen kommt es dann zur Einladung, dass man sich mit diesen abspenstigen Menschen doch irgendwie mal unterhalten möchte in Moskau. Und dann kommt es eben zu diesem legendären Ereignis der Schiffsentführung, wie überhaupt die Delegierten dann nach Moskau kommen. Aber das kann ich dann ja auch erzählen. Es sind ganz viele Geschichten, die auch sozusagen in dieser Zeit sich dann abspielen und die alle erzählenswert sind. Ich würde an der Stelle vielleicht einen Sprung machen. Also was ja sozusagen mit dieser Reise verbunden ist, ist ja auch vielleicht das widersprüchliche Verhältnis der KPD zu Russland und zur Komintern. Weil auf der einen Seite wollen sie eben Mitglied sein der Komintern, um innerhalb der Komintern vielleicht eine Opposition zu bilden. Auf der anderen Seite kritisieren sie ja sozusagen auch diese zentralistischen Tendenzen der Komintern. Und diese Widersprüchlichkeit kommt vielleicht auch darin zum Ausdruck, dass Franz Jung ja später auch nach Russland gegangen ist, um dort eine Zündholzfabrik mit aufzubauen, was sein Fachgebiet ist im ökonomischen Bereich. Er aber auch da wieder frustriert zurückkommt. Ich würde den Sprung machen zu 1933, dem Jahr der Machtübergabe an die Nazis in Deutschland. Da ist ja bei Franz Jung interessant erstmal zu sehen, dass er erst 1936 flieht, quasi Prag, Österreich, Schweiz, Ungarn. Das sind Stationen seines Exils. Wie ist es denn Franz Jung während der Herrschaft der Nazis ergangen? Franz Jung hat erst auch da wieder versucht, durch einen Trick, um es mal so zu sagen, diese Partei, diese neue Machtstruktur aufzuweichen. Also er versucht da in den Schriftstellerverband zu kommen, also meldet sich wirklich da an und gibt dann als Bürgen an Gottfried Benn und Max Bartel. Und Gottfried Benn, der wirklich zu der Zeit sehr stark mit den Nationalsozialisten kungelt und liebäugelt, der distanziert sich sofort von diesem Franz Jung, den er beim Kartputsch kennengelernt hat. Also die kannten sich sowas nicht. Und der Max Bartel reagiert gar nicht darauf. Und Franz Jung wird auch nicht in die Schriftstellerkammer übernommen. Es gelingt ihm dann trotzdem irgendeinen Theateraufsatz in einer etwas abseitigen Zeitung unterzubringen, aber das ist das Einzige, was er zustande bringt. Das andere ist, dass er sich mit seinem Freund Alexander Schwab in einer Oppositionsgruppe befindet, die Rote Kämpfer heißt. Diese Gruppe fliegt 1936 auf und da gelingt es aber Franz Jung auch wieder den Ahnungslosen zu spielen und das wird eben auch so zum Teil oder wurde ihm zum Teil zu Vorwurf von Nachgeborenen gemacht. Wie hat er das geschafft? Es gibt dann auch eine Dissertation von 1969 von Olaf Ihlau, der sagte, er wäre Gestapo-Agent geworden, der Franz Jung. Da haben sich aber sofort alle Leute, die Franz Jung kannten, damals Zeitgenossen, gegen verwandt, sodass Herr Ilau das wieder aus seiner Dissertation rausnehmen musste. Lustigerweise gibt es das jetzt in zwei Fassungen, also eins mit Gestapo-Agenten, eins ohne. Allerdings, dieser Vorwurf ist dann ein bisschen haften geblieben bei Nachgeborenen. Man hat ihn immer irgendwie verdächtigt, dass er mit dem Nationalsozialismus zusammengearbeitet hätte. Und das ist selbst mir dann noch untergekommen in den 90er Jahren. Da war ein Widerstandsforscher, der sich ganz stark auf diese These kapriziert hat. Interessanterweise hat aber zur gleichen Zeit die Staatssicherheit auch solche Modelle gefahren. Die wollten Dokumente manipulieren, also Briefbögen, dann Briefe, die angeblich Franz Jung geschrieben hat, und die wollten sie dann aus Amerika an hiesige Forscher zuschicken und sagen, wir haben das hier gerade gefunden, wir sind Nachkommen von irgendwelchen SS-Leuten und das hat sich in unserem Nachlass hier, Nachlass von dem Vater oder wie auch immer gefunden. Aber was halten Sie denn davon? Also sie wollten auch so Destruktionskampagnen machen gegen Franz Jung, denn in der DDR war Franz Jung nicht gut gelitten, das aufgrund seiner verschiedenen biografischen Kontroversen mit ehemaligen KPD-Leuten, aber auch durch seine Literatur. Ja, Franz Jung ist auf soweit ein ziemlich eng mit einer, ja, man kann es nicht Widerstand nennen, heute wird es Widerstand genannt, die Canaris-Gruppe, also von der deutschen Abwehr. Canaris ist ja auch 1944 dann hingerichtet worden. An die schreibt er Wirtschaftsberichte oder die kriegen Wirtschaftsberichte von ihm geliefert. Wie einzeln da die Verbindungen sind, das ist ganz schwer herauszukriegen. Also die Wirtschaftsberichte gibt es über Osteuropa und vor allen Dingen Ungarn. Aber wie weit das jetzt zusammenhängt, da fehlen einfach die Dokumente dazu. Das Ganze fängt an in Genf, wo Franz Jung mit einem Bekannten von Canaris, einem Herrn Gärtner, ein Korrespondenzbüro betreibt. Und die beiden, beziehungsweise das ganze Büro, wird dann letztlich von den Schweizern ausgewiesen als Spione. Und dann geht halt Franz Jung nach Ungarn. Also das ist eine unklare Geschichte. Das wird sich nur durch Zufallsfunde aufklären lassen. In Ungarn ist Franz Jung verhaftet worden und saß dann im Konzentrationslager Bozen bis zum Kriegsende. Wenn man sich die Biografie anschaut, also die Autobiografie von Franz Jung, Der Weg nach unten, Aufzeichnungen aus einer großen Zeit ist der Titel, das hattest du auch schon erwähnt, dieses Buch, was ja ein eindrucksvolles Buch ist, weil sozusagen diese ganzen Anekdoten da beschrieben werden und dieses verschlungene, abenteuerliche Leben, das Franz Jung beschrieben hat. Und das ist ein Buch, das unglaublich zynisch ist. Vielleicht kommen wir da später auch noch drauf zu kommen. Aber zunächst erstmal, es schreibt ja nicht über die Nachkriegszeit dieses Buches. Also Franz Jung ist ja erst 1963 gestorben, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Was hat er denn sozusagen in der Nachkriegszeit dann gemacht überhaupt? Also es gelingt ihm dann, nach Amerika zu kommen. Mithilfe von witzigerweise ehemaligen KPD-Leuten, da Ruth Fischer und Kadi Maslow, die da wohl maßgeblich beteiligt sind. Und er schlägt sich dann dadurch, durch seine Wirtschaftsberichte, die er da für deutsche Zeitungen schreibt. Er ist aber nicht ganz zufrieden. Also das ist alles fremd für ihn. Es gibt dann schon Klagen. Und er fängt auch schon direkt nach dem Krieg an, sowas Autobiografisches zu schreiben. Er hat so verschiedene Titel, 33 Stufen abwärts ist einer zum Beispiel. Und man muss dazu sagen, das letzte Buch hatte er 1931 veröffentlicht, Hausierer heißt das. Und danach kommt erstmal 30 Jahre gar nichts literarisch, bis auf diese Berichte eben. Und er schreibt auch so ein paar Nachrufe beziehungsweise Reminiszenzen auf Leute, die er kannte, wie den, wie soll man ihn nennen, den Biosophen Ernst Fuhrmann zum Beispiel oder auch Wilhelm Reich, den Psychoanalytiker. Das schreibt er auch Radio-Essays, aber ansonsten passiert da nicht viel. Er lebt in so einer Art Schwebezustand da. Also es ist ja auch der Kalte Krieg. Das ist für ihn schwierig, sich zu orientieren, habe ich so den Eindruck gehabt. Dann kommt er zurück nach Europa, nach Paris und pendelt dann auch so zwischen Deutschland und Paris hin und her. Derzeit trifft er auch einmal seine zweite Frau in Ost-Berlin. Das sind so Stationen, die ja seinen resignativen Zug haben. Ja, zynisch könnte man auch zum Teil sagen. Also die ganze Atmosphäre ist überlagert durch den kommenden Atomkrieg. Damit spielt er auch, dass er mal mit der Wasserstoffbombe oder ähnlichen versucht zu provozieren. Aber das sind auch einige andere Leute aus seiner Umgebung, der Raul Hausmann zum Beispiel, die versuchen auch mit solchen Schreckensszenarien die Leute aufzurütteln. Strontium 90 wollte der zum Beispiel eine Zeitschrift nennen, der Raul Hausmann. Das Resignative hast du genannt. Man könnte auch sagen, es ist so eine Art Grundmelancholie, die in diesem Buch Der Weg nach unten irgendwie, ja, wovon dieses Buch einfach gefärbt ist. Wenn man das Resignative nimmt und das Melancholische, dann muss man ja trotzdem sagen, ein zentrales Thema von Franz Jung ist immer wieder das Glück gewesen. Und vielleicht können wir abschließend auch noch so ein bisschen auf das theoretische Vermächtnis von Franz Jung schauen. Sein zentrales Essay heißt ja Glückstechnik und Lebensnot. Vielleicht kannst du noch mal so anreißen, was darin vielleicht verhandelt wird. Ah, das ist sehr, sehr schwierig. Die Glücksgeschichte, das ist schon sehr philosophisch. Und auch, er hat das schon eigentlich 1917 angefangen. Verantwortung zum Glück heißt das. Das heißt, es geht eigentlich um eine Selbstbesinnung, eine ziemlich radikale Selbstbesinnung, die erst, wenn sie stattgefunden hat, ein Glückszustand evoziert. Dazu kommt auch immer noch die Gemeinschaftsutopie von ihm. Also wenn alle sich sozusagen vollständig emanzipiert haben, dann gibt es gar keine hierarchischen Bedingungen mehr. Da gibt es auch gar keine Notwendigkeiten mehr zu Hierarchien. Und dadurch gibt es dann einen freien Zustand. Das ist die Utopie, die er sich aus verschiedenen Quellen zusammengesetzt hat, unter anderem eben diesem Psychoanalytiker Otto Groß, aber auch diesem Philosophen Ernst Fuhrmann. Und diese zwei Bände zur Technik des Glücks, sie sind sehr kompliziert geschrieben. Er versucht das zwar in einem Art Tagesablauf oder einem Wochenablauf darzustellen, aber ich habe gesehen, bei den Verkaufszahlen vom Malik Verlag, das ist nicht gut angekommen. Und das sagt auch der Herzfelder, als er den mal schreibt. Also dass die beiden Sachen laufen gar nicht. Das ist verständlich. Trotzdem hat er immer weiter daran festgehalten und versucht, das aber auch in seinen literarischen Texten überzubringen. Da kommt dann wieder dieser Paranoiker Anton Wenzel Groß, den ich am Anfang erwähnt habe, ins Spiel. Der ist sozusagen ein Einzelkämpfer, der, wenn er sich befreien würde, sozusagen ein Protagonist des Ganzen ist. Ja. Aber der wird eben auch tatsächlich gestoppt von der reale Anton Wenzel Groß, der endet in einer Schießerei in Breslau 1911 und kommt dann eben in eine Anstalt und wird da verschlossen. Da lernt ihn Franz Jung auch kennen. Der kommt jedenfalls nicht zur Entfaltung, aber Franz Jung sieht in dem ganzen Impuls, sich zu befreien, einen Weg zur Glückstechnik. Ja. Mhm. Vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, du hast ja lange Zeit mitgearbeitet an diversen Zeitschriften, die so Franz Jungsche Titel getragen haben, also Der Gegner, Pleite, Sklaven und vielleicht Zeitschriften, die so ein bisschen versucht haben, dieses Erbe oder den Geist von Franz Jung weiterzutragen. Was würdest du denn sagen, was bleibt heute von Franz Jung und dem, was er an Literatur und Theorie geliefert hat? Auch eine schwierige Frage. Das ist, ja, damals gab es Anfang der 90er Jahre die Idee, das ging damals von dem Bert Papenfuß aus, dass man sozusagen Kreise von Ostdeutschland und Westdeutschland zusammenbringen soll über die Figur Franz Jung, der in beiden Staaten nicht gut gelitten war. Und da war es sozusagen die Schnittmenge. Und das war der Grund für die Titel und da wurden auch sehr viele Texte von Franz Jung gemacht. Ja, was hat es gebracht? Ich glaube, es ist notwendig, dass man einzelne Texte nochmal in eine neue zeitgemäße Edition bringt, sodass es deutlich wird, was der Ansatz von Franz Jung ist, der nach wie vor nicht eingelöst wurde. die Befreiung von autoritären Strukturen und die Möglichkeiten, mal über das Alltägliche hinauszudenken. Das sind ganz wichtige Sachen. Das ist auch eine ganz wichtige Anleitung jetzt rein literarisch, wie Leute Texte verfassen könnten, die Sprache tatsächlich mal ganz neu ansehen. Das fehlt heute sehr. Das ist notwendig, dass man das nochmal irgendwie in Gang bringen könnte. Ob das jetzt damals gelungen ist in den 90er Jahren mit diesen Zeitschriften, hatte es erstmal einen, ja, man hätte es denken können, aber es ist dann doch irgendwie nicht weitergegangen. Dazu gehören aber auch einige ganz praktische Sachen. Franz Jung war eigentlich bis 2002 rechtefrei, also jeder konnte drucken, wer wollte. Und ab dem Zeitpunkt 2002 gab es einen Prozess von Edition Nautilus, die Urheberrechte für sich beansprucht hat. Ökonomisch aus meiner Sicht ein Blödsinn, weil sie dadurch weniger Absatz hatten, aber sie wollten da unbedingt Recht haben und das haben sie noch gerichtlich versucht durchzusetzen. Und ab dem Zeitpunkt hat eigentlich nur noch die Edition Nautilus Texte von Franz Jung gemacht. Das hat auch ein bisschen die Rezeption eingeschränkt, würde ich sagen. Das macht viel aus, wenn da so ein ökonomisches Schwert über einem baumelt und man noch Geld zahlen muss, wenn man da irgendwelche Texte veröffentlicht. Ja, so ist meine Einschätzung. Das trübe Gewässer fließt langsam vorbei. Schwarz und behäbig und nicht allzu tief. Behäbig und schwarz, nur einen Menschen tief. Ich sitze allein am Landwehrkanal. Wir trafen uns manchmal, auch manchmal bei Nacht. Berlins dunkler Himmel gab uns ein Dach. Wir hatten tausend Ideen und alle waren gut. Jetzt ist sie nicht mit dabei am Landwehrkanal. Nicht im Eden Hotel und auch nicht danach. An der Lichtensteinbrücke nach Mitternacht. Ich sitze allein am Landwehrkanal. Wir trafen uns manchmal, auch manchmal bei Nacht. Berlins dunkler Himmel gab uns ein Dach. Wir hatten tausend Ideen und alle waren gut. Jetzt ist sie nicht mehr dabei am Landwehrkanal. Jetzt ist sie nicht mehr dabei am Landwehrkanal. Schönen guten Tag, mein Name ist Judith Kretschmer. Ich bin zum einen Mitarbeiterin an der Universität Leipzig und zum anderen im Leipziger Institut für Heimat- und Transformationsforschung gemeinsam mit Professor Steinmetz zu einem Projekt zur Erforschung des lokalen Fernsehens in Sachsen und habe promoviert über Heimat im DDR-Fernsehen. Insofern ist das Anschluss an meine bisherigen Forschungen, in dem es jetzt um das Lokalfernsehen der Nachwendezeit geht. Mein Name ist Rüdiger Steinmetz, bin emeritierter Professor für Medienwissenschaft und Medienkultur an der Universität Leipzig und forsche in diesem Projekt zur Transformation von 1990 bis 1995 in den lokalen Fernsehprogrammen in Sachsen. Was ist das Projekt Fernsehen von nebenan? Das ist ein Projekt, das erstmal erkennt in der Geschichte, dass wir hier in Sachsen einen riesigen Fundus an wichtigen Quellen haben, die einen wichtigen Zeitabschnitt unserer Geschichte darstellen und festgehalten haben. Nämlich die lokalen Fernsehprogramme, die ganz nah bei den Menschen dran waren, die die Zeit der frühen Nachwendezeit, kann man sagen, von 1990 bis 1995 festgehalten haben. Wir hatten in Sachsen so viele lokale Fernsehprogramme wie in keinem anderen Bundesland. Das haben wir bis heute. Und diese Programme sind über Sachsen verstreut und haben ganz viele Ereignisse, Gefühle von Menschen festgehalten aus dieser Zeit. Und diese Nähe, die diese Fernsehprogramme transportiert haben, ist zum einen für uns heute als Wissenschaftler unheimlich spannend, weil es eben nicht die Bilder sind, die man kennt und nicht die Berichte sind, die man kennt. Und zum anderen zeigen sich in diesen Programmen eben auch, dass Probleme, vor denen wir heute stehen, zur damaligen Zeit schon entstanden sind und dass genau an den Punkten 90 bis 95 Probleme manifestieren, die unsere Gesellschaft heute beschäftigen. Und insofern ist es auch ganz spannend, mit diesem Projekt jetzt wieder unter Menschen zu gehen und denen die Programme zu zeigen. Die Intention hinter dem Projekt ist, einfach diesen riesigen Fundus und total einmaligen Fundus an zeitgeschichtlichen Dokumenten, an politischen, auch an psychologischen Dokumenten, wenn man so will, zu sichern, zu erschließen und für die Forschung und bereitzuhalten und das jetzt nicht nur für die Forschung zu machen, sondern mit diesen Materialien auch die Menschen jetzt 30 Jahre nach der sogenannten Wende, nach der friedlichen Revolution wieder zu konfrontieren, denen das vorzuführen. Das machen wir in verschiedensten Städten, in Sachsen, ganz breit über Sachsen gestreut. Zeigen wir diese Dokumente, führen sie ein, kontextualisieren sie und diskutieren dann mit den Menschen. Ja, und zum anderen ist es auch ein Punkt, dass wir aufmerksam machen wollen auf den Wert dieses Programms. Also zum einen den Quellenwert für Wissenschaft, aber eben auch den Wert von lokalem Fernsehen für die Gesellschaft. Zum Teil lagern die Kassetten auf VHS, sind vom Verfall bedroht. Auch das ist eine Intention von uns, dass wir aufmerksam machen wollen auf diesen Riesenfundus, der da kurz vorm Sterben ist. Und das Digitalisieren, das technische Sichern ist nur das eine. Das andere ist eben auch das Erschließen dieser Materialien. Und um diese beiden Aspekte kümmern wir uns und nehmen unser Projekt zum Anlass, auf diesen Schatz aufmerksam zu machen. Denn in keinem anderen Bundesland in Deutschland gibt es das. Das haben die nicht. Und man muss auch noch sagen, dass an dieser historische Einschnitt, dieser Umbruch, dass der zum ersten Mal auf diese Art und Weise von unten festgehalten wurde und nicht von oben irgendwie durch Wochenschauen, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg war, oder durch ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, das auch nah dran ist, aber nicht so nah dran ist, dass dann einfach mal aus Dresden oder Leipzig angefahren kommt und mal einen halben Tag zu drehen irgendwo im Erzgebirge und dann wieder wegfährt und dann einen 1,30-Beitrag macht. Hier sind ganz lange Strecken, Programmstrecken zu finden, die einfach diesen historischen Zeitabschnitt so plastisch nochmal machen. Das gilt sowohl für diejenigen, die das erlebt haben, als auch für die junge Generation, die das eben nicht erlebt haben, die das vielleicht aus Büchern kennen, aus Erzählungen von Eltern, von anderen, aber nicht in dieser Authentizität, die diese Materialien in sich tragen. Auch der Link nach heute, zu heute, das heißt, das sind 3 Jahrzehnte, die ins Land gegangen sind. Da ist in der Frühzeit dieser Wende, dieser Transformation ganz viel passiert, was die Menschen sehr aufgewühlt hat, was die Existenzen bedroht hat, was Arbeitslosigkeit hervorgerufen hat, aber was auch Neuaufbau mit sich gebracht hat, neue Straßen, neue Architekturen, neue Lebensweisen auch, eine komplette Umstellung des Lebens, wie es in der DDR vorher war und eine gewisse Angleichung an den Westen, aber sicherlich eben nicht komplett, sondern auch ein gewisses Selbstbewusstsein, das heute erwächst und erwachsen ist. Bestimmte Sachen halt damals nicht zu Ende gedacht wurden, nicht zu Ende geführt wurden, nicht zu Ende diskutiert wurden, unter den Teppich gekehrt wurden, an Problemen. Heute poppt das auf, nochmal mit der Generation der Menschen, die das damals durchlebt haben, aber auch mit einer neuen Generation, mit einem neuen Blick darauf, mit einem neuen Selbstbewusstsein, wo halt das Thema Ostdeutsche und Westdeutsche nochmal auf eine andere Art und Weise thematisiert werden kann. Sicherlich nicht mehr mit so einem ganz heißen Herzen, wie das eben vor 20 Jahren vielleicht nochmal war, als das thematisiert wurde, sondern mit einem etwas entspannteren Blick, aber dafür sachlich und fachlich gesicherteren Blick und einer besseren Ausgangsbasis für Diskussionen, Veränderungen und so weiter. Also zum Beispiel, dass es darum geht, ob zum ersten Mal ein Ostdeutscher Richter im Bundesverfassungsgericht wird oder überhaupt die Besetzung von Spitzenpositionen der Wirtschaft und großer öffentlicher Bereiche. Wie sieht das da aus? Da gibt es noch ein großes Ungleichgewicht. Das betrifft also nicht nur Männer und Frauen, sondern eben auch Ostdeutsche und Westdeutsche in diesen Funktionen. Dieses Bewusstsein und dieses Selbstbewusstsein wollen wir mit unserem kleinen Projekt werken und zu einer Verbreitung im Bewusstsein führen. Wer ist alles am Projekt beteiligt? Wir haben ein Forschungsprojekt, das eben gefördert wird, vom Landtag beschlossen, von der Staatsregierung. Da gibt es das Projekt Revolution und Demokratie. Und innerhalb dieses Projekts haben wir ein kleines Projekt, das wir hier realisieren. Wo und wann wird das Projekt stattfinden? Wir haben natürlich einen langen Vorlauf und arbeiten wissenschaftlich schon länger mit dem Material, auch mit der Digitalisierung. Das geförderte Projekt im Förderprogramm Revolution und Demokratie läuft jetzt seit August 2019. Und geht bis Ende dieses Jahres. Darüber hinaus arbeiten wir natürlich weiter, aber dieser Förderzeitraum erstreckt sich über ein und ein Vierteljahr. Aber man kann es gar nicht so genau beziffern, wann es angefangen hat und wie lange es gehen wird, weil das ist ein Prozess. Wir finden immer neue Kassetten, wir finden neue Materialien, wir arbeiten die wissenschaftlich auf, wir kategorisieren sie, wir erschließen sie und auch die Diskussion mit den Menschen vor Ort ist nicht befristet auf ein Jahr, sondern das muss ein permanenter Dialog sein, um einfach diese Zeit der Transformation oder die Wichtigkeit dieser Transformationszeit wieder ins Bewusstsein zu rufen. Im Moment machen wir auch Webinare. Das nächste ist am 4. Juni um 18 Uhr. Über die Webseite des SAEK Chemnitz kann man sich da anmelden. Das hätte sonst normalerweise in Freiberg stattgefunden. Jetzt aufgrund der Corona-Krise machen wir das eben als Webinar. Da präsentieren wir zum einen mal eine Einführung zu dieser Thematik, dann zeigen wir verschiedene Programmausschnitte quer durch Sachsen und immer auch mit einem bestimmten Fokus auf die Programme aus der Region, in der wir gerade sind. Und dann diskutieren wir im Anschluss an diese Ausschnitte mit den Menschen und werten das aus. Das sind alles solche Feedback-Prozesse und die wollen wir eben in Publikationen und auch in Lehrmaterialien für die politische Bildung und kulturelle Bildung und Medienbildung einfließen lassen. Das wird dann wahrscheinlich im nächsten Jahr stattfinden. Welche technischen Voraussetzungen werden benötigt, um das Projekt umzusetzen? Also wir sind in Räumen, in denen wir einen Videobeamer brauchen und eine Lautsprecheranlage. Das sind die technischen Voraussetzungen. Und technische Voraussetzungen im Vorfeld ist natürlich, dass dieses ganze analoge Material, was auf VHS zum Teil auf Beta vorliegt, digitalisiert wird und digitalisiert ist, damit wir das bearbeiten können, zusammenschneiden können und auch über den Rechner zeigen können. Das Technische ist, wie gesagt, ein großes Problem bei der ganzen Geschichte. Einige der lokalen Fernsehveranstalter haben ihre Programme selbst digitalisiert, aber dadurch liegen die natürlich an den verschiedensten Orten. Keiner weiß so genau, wie er oder sie da rankommen kann, weder für die Forschung noch für andere Sachen. Es ist wirklich eigentlich schon 11:55, denn solche VHS-Kassetten haben nach 25 Jahren spätestens ihre Haltbarkeit verloren. Und wenn das weg ist, das Material, dann ist es auch nicht mehr wiederherzustellen. rushing down the lawn. Long day climb. With my responsibilities at work. Walk on the inside, away from the curb. No public displays of affection. call, let the phone ring twice, hang up, and then dial again. Call only if it's an emergency. If she answers, hang up. Have the kids in bed when I get there. I like my wine chilly, ice cold. Please keep the ice tray filled. Play jazz for me. Keep it low. You like your music too loud. Keep a wet towel handy on the nightstand so we don't have to get up and go to the bathroom. When we fuck, suck my nipples. When you come, call me Jesus. Surprises. Surprises. Night falls. Surprises. And the sun rises. And I dig niggas, niggas, niggas, and all shades and sizes. And the sun, it plays on my eyes. And I hear the hungry cries of black children. Their stomachs turn inside out. Their minds full of fear and doubt. Being told lies. Being watched by spies with loophole-proof alibis. While another nigger, nigger, nigger in Vietnam dies. But the sun still rises and night still falls. And junkies still OD in ghetto halls. And Miles, he still blows. And the oppression still grows. And where it stops, nobody knows. Against injustice and pain to one whose mind is insane. And it doesn't need to rain, for their tears have poured for years. And Uncle Tom, Tom, Tom, he watches over us and under us and around us and through us, night in and day out. And we are loved for being ignorant and hated if we are militant. But promises can do nothing for me. It's time to set ourselves free. Surprise. But time marches on. Surprise. And the races grow strong, stronger than Ajax. Surprise. The niggas wanna be free, but they still watch Surprises. TV, even though they can't see. Surprises. And our Chinese brothers don't cop no plea, Surprises. For they'll hit the unity. Surprises. Isn't that the way we wanna be? But the man Surprises. Watches amused, cause black people are confused. Surprises. Conquered and divided, tricked and undecided. Surprises. And the good guys are dead, with slugs Surprises. Through their head. But the night still falls. Surprise. And the sun still rises. And the man is still full of tricky surprise, niggas! 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt? 25. Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht. 25 Sendungen, 25 Themen. Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein? Wie wird das Klima sein? Die Arbeit? Der Wohnraum? Die Gesellschaft? Die Menschen? Was können wir beeinflussen? In der Zukunft wird es dann anders. 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November. 25. Wach und mir ist schlecht. ich jetzt nach Hause und da kipp ich mir ein Roll. Dann melde ich mich dann mal und dann machen wir Musik. Dann melde ich mich dann mal, schau die Mausi und dann machen wir Musik. Schau die Mausi. Schau die Mausi, das war nice. Schau die Mausi, ja, das war nice.